Yo, das ist DJ Attila, direkt aus den heißesten Ghettos von Berlin. Ihr hört Niemandsland, was mehr ist als Flaschenpfand. Yo, bei Contrabanda 91.4 FM. Respect from my heart, yo. Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Schön hier zu sein, schön, dass ihr hier seid. Auch ich sage schön, dass ihr hier seid, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie willkommen zu einer neuen Sendung Niemandsland. Es ist Samstag, der 11. Juli 2015. Von der warmen, fernen Küste, wo die Sonne untergeht, fliegst du an und landest hier an meinem Fenster im Café. Und es regnet in den Straßen, Politessen werden es. Ist ein ganz normaler Donnerstag in meiner Heimatstadt. Hallo Sehnsucht, schön dich hier zu sehen. Hallo Sehnsucht, du kannst mich verstehen. Hallo Sehnsucht, yeah, gieß dich in mein Herz. Hallo Sehnsucht, küss mein Innerstes, mal die braven deutschen Häuser, ein verheißungsvolles Licht und dem immer ernsten Zeitungsmann ein Lächeln ins Gesicht. Und das blonde, blasse Mädchen, das schon ewig hier bedient, sieht sie plötzlich sexy aus in diesen viel zu engen Jeans. Hey! Hallo Sehnsucht, schön dich hier zu sehen. Hallo Sehnsucht, du kannst mich verstehen. Hallo Sehnsucht, yeah, gieß dich in mein Herz. Hallo Sehnsucht, küss mein Innerstes in der tiefsten Nacht. Komm und zieh mich hoch an einem kalten Tag. Lass mich fühlen wie Michelangelo. Bist unser aller Mama, der Ursprung und das Ziel. Und die Menschen kommen zusammen hier, wann immer du es willst. Und die Päpste von Europa erkennen die Vision, die mehr ist als ein Supermarkt für 300 Millionen. Hallo Sehnsucht, schön dich hier zu sehen. Hallo Sehnsucht, du kannst mich verstehen. Hallo Sehnsucht, in mein Herz. Hallo Sehnsucht, die Liebe kam zu Ehe. Oh yeah. Ja, sie kam zu Ehe. Ah ja. Ja, wunderschönes Rockthema, wunderschöne Rockballade zum Einstieg hier ins Niemandsland vom heutigen Samstag. Ich würde sogar gerne mit Herrn Wolfmann beginnen. Wir haben ihn vor vielen, vielen Jahren einmal vorgestellt, ein Sängerporträt von Herrn Wolfmann. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dieses Porträt einmal wieder zu aktualisieren und auf diesen wirklich sehr soliden und über die Jahre hinweg sich selber und seiner Musik und seinem Rock treu gebliebenen Rocker hinzuweisen. Wolfmann. Wir hatten gerade aus dem Album Direkt ins Blut, aus der sogenannten Neuaufnahme, der Neueinspielung mit vielen, vielen, vielen neuen Rock-Songs und Balladen, das Lied Hallo Sehnsucht. Wolf Mann wurde 1955 in Berlin geboren. Er ist ein deutscher Sänger, Songwriter, Schauspieler und sogar Produzent. Mann feierte in den 1980er Jahren mit dem Album Fieber und Rosen im Asphalt und in den 1990er Jahren mit Direkt ins Blut, Unplugged, seine größten Erfolge. Im Juli 2014 wählte das Rolling Stone Magazin Ich warte auf dich unter die besten deutschen Popsongs. Und zwar nahm es da den Rang 111 ein. Das ist bei der Flut von Tausenden und Abertausenden Songs und Liedern natürlich eine tolle Sache. Aus dem Album Direkt ins Blut, das nächste Lied, U-Man. Da bringt es sehr soulig rüber, was eigentlich die Essenz seiner Musik ist. Es ist dieser rockige Soul, den er so gut drauf hat und den er so gut hinkriegt. Wolfmann. Zum Album Soul Man, und so heißt es auch. Meine Damen und Herren, heute Abend eine Leadgitarre. Gentlemen an den Drums aus Hamburg, Christoph Keller. Yeah. Und ich glaube, seit 100.000 Jahren dabei bei mir. Ich bin stolz darauf, am Bass Volker Fassel. Yeah. Last but not least. An Gitarren, Keyboards, Backing Vocals und Percussion. Meine Damen und Herren, direkt ins Blut, Matthias Klaus. Yeah. Ab dem 86er Audi, ein 100er Avant. Mit der Lehne ganz nach hinten, ist er fast 5 Meter lang. Ist er sparsam, nur 10 Liter nach Dien. Aber 36 Speaker fressen auch Benzin. 36 Speaker fressen auch Benzin. Ist leider wahr. Ich fliege durch die Landschaft auf der Autobahn, liege hinterm Steuer, schau mir alles an. Bin irgendwo in Deutschland, irgendwo im All, such 7 neue Wunder, die Rosen im Asphalt. Ah! Such 7 neue Wunder, die Rosen im Asphalt. Ich komme, komm, ganz nah zu dir. Putz die Sonne, Sonne, oh, du hier nicht so frierst. Komm und bleib nicht schon. Das Geheimnis vom heißen Groove. Ich laufe über die Bühne. Bühne, singe zu dem Beat, muss tanzen, tanzen, tanzen, bis die Seele fliegt. Die Nacht wird etwas länger, komm und schau mich an. Wir halten dieses Feuer, drei Ewigkeiten lang. Wir halten dieses Feuer, drei Ewigkeiten lang. Soul Man mit Doppel-A, H und N geschrieben. Wolfmann wuchs in München auf, obwohl er in Berlin geboren war. Ein ordentlicher Kontrast. Im Alter von 11 Jahren besuchte er ein Konzert der Beatles im dortigen Kronebau. Selbst Jahre später zeigte Mann sich von diesem Konzert noch beeindruckt. Die Beatles waren für mich einfach unantastbar. Mit Freunden, unter anderem Helmut Zerlett und seinem Bruder Hans, gründete Mann die Gruppe Food Band, deren zunächst unveröffentlichtes Lied Send Me Up to Mona im Sendegebiet des WDR bekannt wurde und 1979 als Single erschien. Bis 1981 veröffentlichte die Food Band 2 Alben in englischer Sprache, von denen das erste zunächst nur in England erschien und erst ein Jahr später mit verändertem Titel Last Year's Album 1980 auch in Deutschland. Zum Release 1979 spielte die Band in London Konzerte im Marquee Club und in der Music Machine und wurde zu einer Radiosession in die BBC-Studios eingeladen. Da lädt man wirklich nur die ganz Großen ein. Das war also schon mal eine Auszeichnung. Zur Veröffentlichung in Deutschland spielte die Food Band auch im Vorprogramm von Bob Marley und Fleetwood Mac. Im Februar 1982 veröffentlichte Wolfmann seine erste Solo-Single, eine Interpretation des Klassikers »Sag mir, wo die Blumen sind«. Im September desselben Jahres kam sein Solo-Debütalbum Deserteure auf den Markt. Auch seine Begleitband mit ehemaligen Footband-Mitgliedern nannte er die Deserteure. Unter dem Pseudonym Neue Heimat veröffentlichte Mahn zusammen mit anderen Musikern eine Punk-Version des Heintje-Klassikers Ich bau dir ein Schloss, so wie im Märchen. Bei den Deutschlandkonzerten von Roxy Music traten Wolf Mahn und die Deserteure 1982 als Vorgruppe auf. ...1983 wurde das Album Deserteure für den Deutschen Schallplattenpreis nominiert. Der Spiegel schrieb dazu: Wolf Mahn, 27, singt und spielt unverdrossen gegen diese Flachwelle an, mit solidem Handwerk und schwarzem Mundwerk. Im selben Jahr spielte Mahn seine erste Tournee als Hauptkünstler und veröffentlichte das Album Bisse und Küsse. 1984 unternahm er seine zweite Tour, spielte dabei unter anderem im Vorprogramm Oho von Bob Dylan und veröffentlichte das Album irgendwo in Deutschland mit der Single Fieber. ...1985 traten Wolf Mahn und die Deserteure als erste deutsche Band in der in 17 europäischen Ländern live ausgestrahlten 15. ARD-Rockballastnacht Eurovision-Sendung in der Essener Grugerhalle auf. Das Album Irgendwo in Deutschland hielt sich daraufhin 9 Monate in den Top 75 der deutschen LP-Hitparade. 1986 veröffentlichte Mahn das Album Kleine Helden mit den Hits Ich wart auf dich und Karussell. Der Videoclip zu Karussell erhielt 1987 den World Music Video Award. Es folgte in einer Dreier-Vinylbox das Live-Album Rosen im Asphalt und 1988 das rein englischsprachige Album Third Language. Dann wieder in deutscher Sprache die Alben Was von 1989, Mahnsinn, eben gespielt, von 1991 und Der Himmel ist hier von 1992. Ende 1993 veröffentlichte Wolf Mahn das Unplugged-Album Direkt ins Blut Unplugged. Der Konzertmitschnitt wurde 11-mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt, unter anderem beim WDR Rockpalast und 2-mal auf FIFA. Der Musiksender begann daraufhin, mehrere Songs aus dem Konzert auf Clip Rotation zu setzen. Seien wir mal nicht so. Clip Rotation. Über Spiegelwelle TV wurde eine 45-minütige Version in 167 Länder ausgestrahlt. Ich habe hier ein kleines Video vorbereitet. Star Talk mit Wolf Mahn. Da äußert sich der Meister selbst. Hören wir einmal rein, was er zu seiner Arbeit selber so sagt und meint. Wolf Mahn. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Star Talk. Es gilt ein Jubiläum zu feiern. 30 Jahre on Tour, 30 Jahre erfolgreich, Wolf Mahn. Und 17 Mal schon in Erfurt. Ich grüße dich. Ja, hallo. Es sind sogar mehr wie 17 Mal in Erfurt. Es ist nur 17 Mal Weihnachtskonzerte. Davor haben wir schon bereits auch in Erfurt gespielt, aber ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie oft. Da gab es diese legendären Konzerte in der Rotblombe und dann später bist du dann umgezogen ins Gewerkschaftshaus. Gestern Abend wieder ein sensationelles Konzert hingelegt. Erfurt, was sagt dir eigentlich Thüringen, wenn du hier in Erfurt bist? Du bist ja so ein Poet. Was verbindest du mit Thüringen? Ja, sehr erdige Menschen auf jeden Fall. Ne? Also alle Thüringer, die ich kennengelernt habe, waren sehr so auf dem Boden der Dinge und herzlich, ein bisschen rau, ja? Und aber sehr sangesfreudig, muss man dazu sagen. Und da wundert man sich auch, wie toll, auch gestern wieder, wie toll das Publikum eigentlich gesungen hat. Da bin ich jedes Mal hin und weg. Das hätten sie das geprobt vorher. Das ist ja fast schon deine zweite Wohnstube, Erfurt. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt wenig Städte in Deutschland, also wo ich so oft gespielt habe. Also bestimmt Köln und Hamburg ist noch ein bisschen mehr, aber diese Regelmäßigkeit dann vor Weihnachten und dann 17 Jahre aufeinander folgend, da bin ich selber baff, wenn ich darüber nachdenke. Das ist ja unglaublich. Wo soll das hinführen? Das ist ja wahrscheinlich auch schon in Erfurt ein Denkmal gesetzt worden. Wir haben das Denkmal des Deserteurs, des unbekannten Deserteurs. Und ich habe gelesen, du hast jetzt die erste Scheibe nochmal neu veröffentlicht, Deserteure. Wie kommt das eigentlich, dass man nach 30 Jahren etwas wieder veröffentlicht und dann im ganz eigenen Verlag? Ach ja, das sind die komplizierten Mechanismen des Musikbusiness. Und das Musikbusiness krankt ja an vielem. Aber eben auch daran, dass mit Katalogmaterial, also vergangenen älteren Alben, einfach lieblos umgegangen wird, vielfacherweise. Oft auch, weil das Personal gar nicht mehr da ist. Und ich weiß nur, dass bei EMI sich nur 2 Leute kümmern um irgendwie 50.000 Katalogtitel. Und bei Universal ist es nicht anders, deswegen ist auch Deserteure nicht auf dem Markt gewesen und ich habe das praktisch rausgekauft und auf meinem Label veröffentlicht. Und ich glaube, heutzutage ist jeder Künstler, und das sieht man ja auch, wenn man sich umguckt, das machen ja viele, jeder Künstler ist gut beraten, auch sein Label, sein eigenes Label zu haben, sobald er etabliert ist, weil dann bist du einfach Herr der Dinge und kannst auch entscheiden, wann ein Album jetzt rauskommt oder ob ein älteres Album jetzt weiter erhältlich ist und was du überhaupt alles machst, du bist völlig frei. Robert Schulz hat an derselben Stelle auch schon mal gesagt, seitdem er kein Major-Label mehr ist, ist er frei und Freiheit ist ihm das Wichtigste. Ist das bei dir auch so? Ja, ich denke schon, weil die Freiheit hat ja auch einen großen Nutzen für mich, nämlich die Freiheit heißt, ich kann als Künstler hemmungsloser und eben freier und letztlich auch besser, effektiver arbeiten, als wenn ich jetzt irgendwie wüsste, die Plattenfirma hat entschieden, dann und dann kommt die Platte und ich habe irgendwann eingewilligt, will aber dann doch noch länger machen und dann gibt es bei einer Major Company schon Probleme. Und wenn ich mein eigenes Label habe, kann ich dann einfach sagen, kommt 3 Monate später oder wie beim Album Vereinigte Staaten. Das war zwar auch nicht so geplant, aber da haben wir die Tour zum Album vor der Veröffentlichung sogar dann gemacht, weil die Platte einfach ein bisschen länger dauerte und jede normale Plattenfirma hätte wahrscheinlich einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ja. Das war ein Auszug aus einem Interview mit Herrn Wolf Mahn, dem großen Rocksänger und Rockmusiker, den wir im Moment im heutigen Niemandsland in der ersten halben bis dreiviertel Stunde porträtieren möchten. Wir waren in seinem Werdegang bis in die 90er Jahre vorgedrungen Und machen wir jetzt einen Sprung ins Jahr 1995. Da erschien das Studioalbum Libero bei EMI 1995 und das in London produzierte, schon vorhin zitierte Album Soul Man, ebenfalls bei EMI 1999 herausgegeben, mit dem Radiohit Hallo Sehnsucht, der unser heutiges Niemandsland eröffnet hatte. Und Zauberstraßen Universal von 2004. Im Jahr 2005 ging Wolf Mahn auf bundesweite Solo- und Akustiktour und gastierte unter anderem im Hamburger Schauspielhaus. Nach der Auflösung seines Vertrags mit Universal gründete Mahn 2007 unter dem Namen Libero sein eigenes Label und veröffentlichte als Fortsetzung seines Unplugged-Albums von 1993 die Live-CD Direkt ins Blut 2 Unplugged. Er hat sich ja gerade zu der Problematik geäußert, dass ein Musiker besser beraten ist, wenn er sich selber produziert. Dann ist er frei und hat Freiheit zu schalten und kreativ und musikalisch zu walten, wie er möchte und wie er kann und wie er will. Nachdem er von Universal die Rechte dazu erworben hatte, veröffentlichte er also im Februar 2008 erneut sein Debütalbum Deserteure. Es folgte im März 2010 das Album Vereinigte Staaten, sein erstes reguläres Studiowerk seit 2004 mit ausschließlich neuen Songs. Einen Titel davon, am heutigen Morgen, schrieb er zusammen mit Xavier Naidoo, der bereits bei einem Titel von Direkt ins Blut 2 Unplugged als Sänger mitgewirkt hatte. Ich warte auf dich, featuring Xavier Naidoo. Das Album erreichte im September 2010 Platz 163 der MP3-Album-Bestseller von Amazon.com in den USA. In den Liedtexten behandelt Mahn dabei nicht die Vereinigten Staaten, wie man fälschlich glauben könnte, die USA von Amerika, sondern das Überwinden von Gegensätzen im menschlichen Zusammenleben. Ich habe das Album hier vor mir liegen, Vereinigte Staaten von Wolf Mahn. Da wähle ich jetzt ein Lied aus. Moment. Ist ein schönes Album. Da ist, glaube ich, soweit ich mich erinnere, ein Hund vorne drauf. Ein sehr schöner wolfsähnlicher Köter. Gut. Nehmen wir den Titelsong. Das ist der Track 3 von dem Album Vereinigte Staaten, Wolf Mahn. Ab geht's. Schon Kopf hoch, es geht vorbei. Am Ende war es doch nur ein dummer Streit. Roll des Fames, kannst du mir verzeihen? Schönes Wesen, reich mit deiner Hand. Ist das größte Rätsel, vor dem ich jemals stand. Und dafür läuft es gar nicht schlecht. Beim Chaos-Team. Normaler Mann, irgendwo zwischen Demut und Größenwahn. Du liest die Tage anders, bist Trost, Großmeisterin. Schau, du kennst mich schon so lang, spürst du nicht die Grenzen, die ich nicht. Ich sag rot und du sagst grün, grün. meinem Kopf. Könnte vergessen die Tage, wo wir uns nah waren und verstanden jede Narbe, jeden Mund. Wollte dich ausblenden und noch keine Chance, dich zu gewinnen. Nicht verankert im Abgrund. Wolf Mann engagiert sich auch gesellschaftspolitisch. So nahm er 1985 an dem Projekt Band für Afrika teil und beschäftigte sich seit 1986 in einer Single mit der Katastrophe von Tschernobyl. Wer erinnert sich nicht an den Radiohit OOO Tschernobyl, letzte Warnung vor dem Overkill? Im selben Jahr trat er unentgeltlich beim Anti-Wahnsinn-Festival gegen die geplante Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf auf. Und 1996 war Mann Initiator von Rock for Bosnia, einem Open-Air-Konzert zugunsten von War Child. Im Jahr 2000 unterstützte er den Wahlkampf der nordrhein-westfälischen SPD und ihres Spitzenkandidaten Wolfgang Clement. Da werden jetzt einige Niemandslandhörerinnen und Hörer natürlich Tomaten werfen und ein paar faule Eier werden durch die Gegend fliegen. Man wird sagen, wie kann er nur so einen Politiker wie Wolfgang Clement unterstützen? Auch wir werfen ein kleines Ei, aber das tut ihm keinen Abbruch als Rocksänger und als wirklich verkannte Größe. Ehemalige und aktuelle Mitglieder seiner Band spielen oder spielten unter anderem auch bei BAP. Herbert Grönemeyer, Söhne Mannheim, Xavier Naidoo und die Fantastischen Vier. Manns Bruder Hans spielte als Bassist unter dem Namen Hans Bär mit Doppel-A-Umlaut, zweimal Ä-Ä, unter anderem bei Hölderlin, Kowalski, der Band, Fehlfarben und in der Band von, Achtung, Frau Gianna Nannini. Noch ein paar Worte zur Diskografie von Wolf Mann. Es ging also los 1982 mit dem Album Deserteure, erschien bei Metronom. Ein Jahr später Bisse und Küsse, dann ein Jahr später irgendwo in Deutschland. Diesmal erschienen bei EMI. Dann 86 Kleine Helden, Rosen im Asphalt, ebenfalls 86 das Live-Album. Third Language, dann 88 Was, 89 Mahnsinn, 91 Der Himmel ist hier, 92 Direkt ins Blut, 94, Libero, auch ein starkes Album von 1995, 99 Soul Man, 2001 Absolut Best Of, 2 CD, 2003 Direkt ins Blut, Unplugged, 2004 Zauberstraßen, 2007 Direkt ins Blut, 2008 Deserteure, Release plus Bonus Track, erschienen diesmal schon auf dem eigenen Label Libero. Direkt ins Blut 2, Unplugged, DVD mit DVD, ebenfalls bei Libero erschienen. Dann Vereinigte Staaten 2010, 2011 nochmal Vereinigte Staaten. Eine Deluxe-Edition für Fans immer ein Leckerbissen. Live at Fehmarn Open Air. 2011 Rosen im Asphalt live, 2 CDs, remastered. Dann wird fleißig remastered die ganzen nächsten Jahre. 2011 direkt ins Blut remastered. Lieder vom Rand der Galaxis. Das ist auch ein sehr interessantes Album. Solo live. Ebenfalls erschienen bei Libero. Zauberstraßen, Revised It, Remastered ebenfalls, Extended Version und so weiter. Irgendwo in Deutschland, 2015, ebenfalls Remastered. Und Kleine Helden, ebenfalls Remastered, 2015 von diesem hier. Die ganzen Singles werden wir jetzt nicht aufzählen, die Single-Erscheinungen sind nicht sehr interessant, aber es gibt einen Film über und mit Wolf Mahn, der heißt Wahnsinn, die Wackersdorf-Geschichte als Film, der Wackersdorf-Film, Regie Helge Kramer, Uwe Meldkamp, Michael Herrl und Christian Wagner, das Engagement des Rockstars für einen Ausstieg aus der fatalen Atomindustrie. Ebenfalls spielt er in einer Rockoper einen Star, und zwar in der Oper Friedrich Schiller. In Dieter Fuchs Rockoper das Lied von Schillers Glocke. Gut, lassen wir es damit gut sein. Das war Wolf Mahn. Ich begrüße im Studio Werner. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich bin auch wieder da. Ich komme von draußen rein. Von draußen vom Walde nicht, sondern von draußen aus den heißen Straßen komme ich her. Ja, ja. Und aber ich kann sagen, es ist alles in Ordnung da. Die Tauben, die gurren wie immer, nicken mit dem Köpfchen, turteln da rum. Die Touristen, die nicken nicht mit dem Köpfchen, sondern die haben das Köpfchen immer unten und gucken auf ihre WhatsApps, die Einheimischen natürlich auch. Also vielleicht ist das ein neues Unterscheidungsmerkmal. Man kann ja ab und zu wirklich schwer unterscheiden, handelt es sich bei diesen Menschen jetzt um Touristen oder um einen Einheimischen. Manchmal kommt es vor. Aber ich würde sagen, generell die Touristen, die tun sogar weniger WhatsAppen als die Einheimischen. Weil dann habe ich mir überlegt, woher kommt das? Und vielleicht müssen die einfach ab und zu den Kopf heben und irgendwas angucken, damit sonst müssten sie ja lügen, wenn sie dann wieder nach Hause kommen und sagen, zum Beispiel, ich habe die Sagrada Familia gesehen. Ja, mir ist das auch aufgefallen. Es gibt die WhatsApp-Generation, beziehungsweise die WhatsApper, und dann gibt es die noch nicht vom Fieber erfassten Menschen, die schauen noch um sich. Da gibt es manchmal ganz seltsame Zusammenstöße. Letztens ist ein junger Mann fast gegen einen Laternenpfahl gerannt. Ich konnte ihn noch gerade an der Schulter packen und ein bisschen zur Seite ziehen. Er hat mich ganz böse angeglotzt, weil er meine guten Absichten gar nicht erkannte. Aber dann hat er es gemerkt. Das ist wirklich kurios. Das ist deine christliche Erziehung, die da wieder durchschlägt. Ne? Wie, du hättest ihn gegen den Pfahl rennen lassen? Schon hast oder was? Du wieder ein gutes Werk getan. Muy bien, weiter so. Ja, das könnte dir nicht passieren, Werner, oder? WhatsApp guckend durch die Straße rennen? Nee. Gut, wir haben eine Hitzewelle hier im Land, über Europa, eine Hitzeglocke. Eine unglaubliche Hitzewelle, so etwas hat es seit über 100 Jahren noch nicht gegeben. Es gibt wirklich noch keine einzige Messung, wo solche hohen Temperaturen gemessen wurden. Es gibt einige ganz kleine, schüchterne Anmerkungen, dass das eventuell vielleicht ein bisschen auch mit dem Klimawandel zu tun haben könnte. Man liest hier ganz schüchterne, kleine Kommentare, Anmerkungen zu diesem Thema, aber es ist und es bleibt und es wird einfach kein großes Thema. Die Polkappen schmelzen, das ist bekannt. Tausende von Wissenschaftlern haben schon bei der UNO ihre Studien eingereicht. Es geht um den Emissionsschutz, es geht um den CO2-Ausstoß, es geht um das fatale Klimakillergas. Aber nichts geschieht, das Thema kommt einfach nicht voran, das Kyoto-Protokoll wird einfach nicht unterzeichnet, es kommt einfach nicht auf den Tisch. Die Leute freuen sich, hurra, man wird schön braun, man kann am Strand liegen und lecker coole Drinks trinken. Gut, wir zweifeln ja selber, Werner, oder? Wir sind ja selber nicht ganz sicher, wie hoch ist eigentlich der Anteil der Klimakatastrophe an dieser Hitzewelle und inwieweit ist diese Hitzewelle ein natürliches Phänomen, das alle zig Jahre den Planeten bzw. Europa heimsucht. Das Wissen wir nicht, aber ich zitiere mal den Michael Moore aus seinem Buch Stupid White Men, der sagt, wie überlebt man die globale Erwärmung? Überlegen Sie, welche gewöhnlichen Haushaltsartikel beim Schmelzen der Polkappen als Floß dienen könnten. Konzentrieren Sie sich vor allem auf Artikel aus synthetischem Material, denn das ist im Allgemeinen wasserbeständig. Auch ein Blick nach draußen kann nützlich sein. Die aufblasbaren Liegen mit eingebautem Getränkebehälter werden im Ozean genauso gut schwimmen wie in ihrem Swimmingpool. Wer behauptet, dass eine Katastrophe nicht auch Spaß machen kann? Weiterhin empfiehlt Michael Moore, studieren Sie die topografischen Karten Ihrer Umgebung und ermitteln Sie die höchste Erhebung. Legen Sie die kürzeste Route dorthin fest. Veranstalten Sie Evakuierungsübungen. Investieren Sie in Plastikbeutel mit Reißverschluss und diese gelben, wasserfesten Kameras. Können Sie auch tolle Fotos machen, wenn die Klimakatastrophe kommt. Und er sagt noch, erkundigen Sie sich beim örtlichen Sportverein nach Schwimmkursen. Nehmen Sie Unterricht. Jetzt! Seien Sie besonders aufmerksam, wenn es ums Wassertreten geht. Und verlegen Sie Ihr Urlaubsziel von Florida nach Montana. Das wäre hier also vom Strand in die Pyrenäen. Sagen Sie Ihren Kids, sie sollten in Zukunft ihre Besäufnisse nicht mehr am Strand, sondern in den Bergen veranstalten. Michael Moores Empfehlungen zur Klimakatastrophe. Ja, die Frage ist natürlich, wie ist es wirklich möglich, ja, wenn seit Jahrzehnten die Sachen bekannt sind, jeder weiß es, dass immer weitergeht, niemand bemüht sich ernsthaft, was dagegen zu tun. Ja, da könnte man jetzt 100.000 Beispiele anführen, aber sagen wir einfach als Schnellschuss mal als Konklusion. Konkurrenz, das Konkurrenzsystem, das Konkurrenzdenken, einmal zwischen Unternehmen, in diesem Fall multinationalen Konzernen, die denken, uiuiui, wenn ich jetzt auch noch Rücksicht nehmen muss auf Klimaschutz, dann wird meine Produktion teurer, dann habe ich Wettbewerbsnachteile gegenüber meinen Konkurrenten und so. Und das gleiche Denken findet natürlich statt zwischen den einzelnen Ländern. Ja. Und das ist, was es im Grunde verhindert, dass irgendwas getan wird. Ja, ich würde auch sagen, es stört die Märkte. Die Märkte sind eigentlich nicht für Klimaschutz. Klimaschutz schmälert die Spekulationswelle. Klimaschutz schmälert das Wachstum. Klimaschutz schmälert die Profite. Gut, Werner, ich glaube, wir scharren schon beide innerlich mit den Hufen. Wir wollen beide etwas zu Griechenland sagen. Möchtest du beginnen? Wie ist die Lage? Was ist passiert? Letzten Sonntag gab es das Referendum, es gab großes Geschrei. Vor 2 Wochen haben wir hier über Griechenland gesprochen. Wie siehst du die Lage? Was ist geschehen? Tja, das Land der Griechen mit der Seele suchend, um mal kurz Goethe zu zitieren. Also was ist passiert in den letzten Tagen? Wichtiger Termin war der letzte Sonntag mit diesem Referendum, das ich Tsipras hat einfallen lassen. Also die Frage war ungefähr so, seid ihr einverstanden, dass es den letzten Vorschlag von der Troika heißt, also weiter mit Austerität, noch mehr Kürzungen und Einschneidungen und so weiter, ja oder nein? Er hat das Nein empfohlen. Und also tatsächlich mit einer ganz klaren Mehrheit hat das Nein gewonnen. Also es war klar, die Haltung der Troika, von vornherein eine brutale Kampagne gegen das Nein organisiert von Europa aus und also ganz klar, Drohkampagne. Wenn ihr mit Nein stimmt, dann seid ihr raus. Gut, das Nein hat gewonnen, dann am Sonntag, dann 1 oder 2 Tage später, tritt dann der bisherige Finanzminister zurück, Varoufakis, und ein Nachfolger, ein gewisser Herr Tsakalotos, der von der Presse der rote Aristokrat genannt wird, der ist also jetzt ein Nachfolger. Dann nach dem No geht diese Drohungskampagne weiter von Seiten der Europäischen Union oder der Troika. Juncker sagt also raus und Merkel und diese allen Leute da. Und dann hat jetzt also vorgestern der Tsipras ein neues, letztes, allerletztes Reformangebot nach Brüssel geschickt, vorgestern. Und zum ersten Mal seit Monaten reagiert jetzt also die Troika so, dass sie sagen, ja, das ist jetzt was Vernünftiges, das hilft uns weiter. Das ist natürlich sehr verdächtig, wenn die sowas sagen. Und in der Tat scheint es so auszusehen, also so genaue Informationen habe ich auch nicht, dass Tsipras jetzt wohl akzeptiert viele Dinge, die er seither abgelehnt hat. Ne? Also höhere Steuern, nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Landwirte. Die Räder sollen stärker besteuert werden. Sehr vernünftige Maßnahme. Dann allerdings Steuervergünstigungen für die Inseln, die etwas abgelegeneren Inseln, die werden jetzt zurückgezogen, was den dortigen Tourismus hart betreffen wird. Die Mehrwertsteuer wird wieder raufgesetzt und natürlich Privatisierungen gehen weiter, die, also hat er akzeptiert. Also staatliche Elektrizitätsgesellschaft, der Hafen von Piräus, kleinere Flughäfen und so. Also auch der Lebensmittelsektor soll geöffnet werden für die ausländischen Konzerne. Und auch sogar bei der, auf der Ausgabenseite Rentenreform, und will er sich jetzt teilweise drauf einlassen, und Zuzahlung oder Selbstbeteiligung, Arztbesuch, Rezeptgebühren und solche Sachen. Ne? Ja, was also so aussieht, wie wenn jetzt die griechische Regierung tatsächlich in die Knie gegangen ist. Warum? Kann man drüber spekulieren, ne? Aber er scheint unter der Hand eine Zusage bekommen zu haben, dass möglicherweise im Oktober dann das stattfindet, was Griechenland ja schon seit Jahren fordert, bei den Schulden was zu machen. Also nicht kein Schuldenschnitt offenbar, also vergeben einen bestimmten Prozentsatz der Schulden, sondern eine sogenannte Umstrukturierung oder Restrukturierung und so. Gut, da kann man sich jetzt drum streiten, ja, wenn also wenn die zum Beispiel jetzt vereinbaren, dass für einen Teil der Schulden die Laufzeit nicht mehr 5 oder 10 oder 20, sondern 50 Jahre sind, dann ist ja das praktisch auch wie ein Schuldenschnitt. Also da könnte sich was tun, ne? Und wie gesagt, bis jetzt ist es so gegangen in den letzten 5 Jahren, und es scheint auch so weiterzugehen, wenn man auch sagen muss, der Umfang dieses dritten Rettungsprogramms ist jetzt also wesentlich geringer als bei den ersten beiden. Ne? Also seit, wann war das, 2010, 2011 war das erste, und die ersten beiden Rettungsprogramme, das waren über 230 Milliarden Euro, und diesmal geht es nur um 53 Milliarden. Ne? Gut, und warum bewegt sich die Troika-Seite? Ne? Kann man auch drüber spekulieren. Einmal natürlich die Notwendigkeit, eine Euro und eine Europakrise zu verhindern, was die sehr wahrscheinliche Konsequenz gewesen wäre, wenn sie nicht auch nachgeben würden. Und also wegen Ansteckungsgefahr im Finanzsystem, die Banken, wenn die griechischen Banken hops gehen, dann gehen andere mit bei, wegen dieser Entflechtung und so. Also das soll unter allen Umständen vermieden werden. Ακούτε την βέτερη ζώνη. Niemandland. Μια ελεύθερη φωνή σε έναν λιγότερο ελεύθερο κόσμο. Χαιρετισμού στη Βαρκελόνη από την Ελλάδα. Niemandland. Die Junge Welt hat direkt auf der Homepage von heute eine große Schlagzeile, die sagt: Athen kapituliert, griechische Regierung gibt Brüsseler Erpressung nach, noch mehr Kürzungen, Widerspruch auch in den eigenen Reihen. Das klingt natürlich nicht sehr optimistisch und nicht sehr schön. Die ersten Proteste ließen nicht lange auf sich warten, nur Stunden nachdem die griechische Regierung die Liste ihrer Sparmaßnahmen, genannten Kürzungen, veröffentlicht hatte, demonstrierten Rentner vor dem Finanzministerium in Athen gegen die neuen Einschnitte. Zudem rief die Gewerkschaft PAME für Freitagabend zu Großkundgebungen in Athen und zahlreichen anderen Städten auf. Das neue Memorandum, wie die Rettungspakete in Anführungsstrichen in Griechenland genannt werden, sei barbarisch und ein Armageddon für die Arbeiter, erklärte die der kommunistischen Partei nahestehende Organisation. Ja, also PAME, das ist die Gewerkschaft, die eben in der kommunistischen Partei nahesteht, und für die ist es natürlich ein ganz klarer Verrat, jetzt dieses letzte Angebot von Tsipras. Und die kommunistische Partei, die waren ja seit immer schon gegen Europa, gegen den Euro und so. Und dass die so reagieren, ist völlig logisch. Ne? Aber er hat natürlich auch jetzt Probleme innerhalb von seiner eigenen Partei. Ne? Da gibt es ja auch einen sehr starken linken Flügel. Und also im Moment scheint so zu sein, dass er da die überzeugen konnte. Ne? Jetzt muss man sehen, heute trifft sich die sogenannte Euro-Gruppe. Also das sind die Finanzminister von den Eurozonenstaaten. Und werden die jetzt drüber sprechen, und wenn die das abnicken, dann trifft sich, gibt's morgen einen großen EU-Gipfel, wo also alle europäischen Länder dabei sind, nicht nur die von der Eurozone, und die werden das dann wahrscheinlich absegnen. Du hast ja eben die Maßnahmen aufgezählt, die sogenannten Kürzungen. Die Leute fragen sich wirklich, gut, was unterscheidet nun dieses neue Rettungspaket beziehungsweise diese neue Liste, dieses Memorandum von dem, was sie vorher wollten? Das Maßnahmenpaket, das Athen in der Nacht zum Freitag nach Brüssel geschickt hatte, unterscheidet sich in den meisten Punkten kaum von den Forderungen der EU beziehungsweise den Geldgebern, den Gläubigern, die erst am vergangenen Sonntag in einem Referendum mit 61% abgelehnt worden waren. So soll das Renteneintrittsalter, wie du sagtest, 67 angehoben werden. Pensionäre müssen sich auf höhere Zuzahlungen im Gesundheitsbereich einstellen. Privatisierung des Hafens und so weiter und so weiter. Du hast das ja schon alles gesagt. Die Leute fragen sich also, was hat das alles gebracht? Wir fragen uns das auch, was hat das alles gebracht, wenn dann so ein bisschen nur bei rauskommt. Man kann sich aber vielleicht vorstellen, dass es da noch, wie du sagtest, geheime Klauseln gibt, die man jetzt in der Öffentlichkeit noch gar nicht so diskutieren will. Es geht ja auch darum, dass beide Seiten ihr Gesicht bewahren. Ja, ja, also wenn jetzt die Merkel ihre Andeutung, dass sich da was machen lässt bei den Schulden, wenn sie das sich jetzt schlechter überlegt, bis Herbst, sagen wir, und wenn sie dann sich wieder nicht rühren, also das wäre ja eine ganz große Schweinerei. Ne? Übrigens, in der Neuen Welt habe ich auch was sehr Interessantes gefunden. Nein, Entschuldigung, Jungen Welt. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, in der Neuen Welt. Das war früher die DDR-Regime-Zeitung. Wunderbar. Das war jetzt aber wirklich ein Lapsus. Das war ein freudscher Fehler. Nein. Gut, aber gut, wo wir schon bei dem Thema sind gerade. Die junge Welt, die druckt also ab einen offenen Brief von Sarah Wagenknecht, der zuerst in der Bild-Zeitung veröffentlicht wurde. Ja. Und ich habe mir das durchgelesen und dann habe ich gedacht, da fasse ich das kurz zusammen. Aber es ist mir nicht gelungen. Also man kann da wirklich auf keinen Satz verzichten, ja, was die da gesagt hat, geschrieben hat in ihrem offenen Brief. Also ich lese es mal schnell vor. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Europa ist in schlechter Verfassung. Überall zahlen sich die fleißigen Normalverdiener die meisten Steuern und die wirklich Reichen drücken sich. Viele Arbeitnehmer können von ihrem Job nicht mehr gut leben. Auch in Deutschland. Nach einem harten Arbeitsleben droht oft eine dürftige Rente, aber die Vermögen der Millionäre sind so hoch wie nie. In ganz Europa haben die Staaten hohe Schulden, weil sie verantwortungslosen Bankern und Spekulanten die Verluste abgenommen haben. Besonders hoch sind die Schulden des Griechenstaates. Übrigens, Anmerkung von mir, gleich hoch wie die Schulden der USA. Eine korrupte politische Klasse hat sich hier gemeinsam mit griechischen Oligarchen und den internationalen Banken über viele Jahre hinweg schamlos bereichert. Besonders seit Einführung des Euro wurde Party gefeiert. Viele kleinere und mittlere Unternehmen dagegen hatten die neue Währung, die für Griechenland viel zu hart war, vom Markt gefegt. 2010 war Griechenland pleite, es war schon damals klar, dass es seine Schulden nicht zurückzahlen kann. Trotzdem haben Sie, Frau Bundeskanzlerin, 2010 die Weichen dafür gestellt, dass Deutschland und die anderen Euro-Länder die Haftung für die griechischen Schulden übernommen haben. Sie haben damit Banken und Hedgefonds vor Milliardenverlusten bewahrt. Für die europäischen Steuerzahler dagegen, die nie gefragt wurden, war diese Entscheidung ein fataler Fehler. Es war von vornherein klar, dass ein großer Teil unseres Geldes verloren sein wird. Zusammen mit anderen Abgeordneten der Linken habe ich sie damals im Bundestag darauf hingewiesen. Sie wollten das nicht hören. Mittlerweile hat Deutschland in Griechenland über 60 Milliarden Euro im Feuer. Weil Sie Ihrem Fehler nicht eingestehen wollten, wurden immer neue Kredite vergeben, um Griechenland zu ermöglichen, damit alte Schulden zu bezahlen. So wurde der Schein der Zahlungsfähigkeit aufrechterhalten. Bei einem Unternehmen würde man so etwas Konkursverschleppung nennen. Verbunden wurden die Kredite mit Auflagen, die Griechenland noch tiefer in die Krise geführt haben. Es ist an der Zeit, dass Sie den Menschen reinen Wein einschenken. Hören Sie auf, immer neues Steuergeld zu verbrennen, um zu verschleiern, dass ein Großteil unseres bereits ausgegebenen Geldes weg ist. Irgendwann kommt die Wahrheit doch auf den Tisch. Griechenland braucht kein neues Hilfspaket, um wieder nur alte Schulden mit neuen Schulden zu bezahlen. Griechenland braucht einen Schuldenschnitt. Es muss zumindest die nächsten 3 bis 5 Jahre von dem Druck befreit werden, Zinsen, Tilgungen zu bezahlen, die es aus eigener Kraft ohnehin nicht zahlen kann. Griechenland braucht nicht noch mehr soziale Einschnitte, sondern Investitionen und eine kräftige Vermögensabgabe. Also ich lasse jetzt kurz was weg und dann am Ende sagt sie, das wären Reformen, die das Land voranbringen würden, aber nicht weitere Rentenkürzungen, Mehrwertsteuerung und Privatisierung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland 2/3 seiner alten Schulden erlassen. Erst dadurch konnte das Wirtschaftswunder durchstarten. Auch bei den Griechen hatten wir damals Schulden, die nie zurückgezahlt wurden. Frau Bundeskanzler, ändern Sie Ihre Politik. Ja, also ist natürlich ein bisschen lächerlich, dieser letzte Satz, weil aber wahrscheinlich so als Abgeordnete im Parlament kann man nichts anderes sagen. Was soll sie sonst sagen? Ja. Frau Bundeskanzler, ich hau Ihnen jetzt auf die Pfoten. Ja, die Kanzlerin hat ja nun ein Riesenproblem. Merkel wusste das ja alles. Die Merkel ist ja nicht dumm, sie ist ja Wissenschaftlerin. Es ist ja nicht so, als ob diese Frau das nicht wüsste. Es ist schon lange klar, schreibt der Spiegel hierzu, dass Griechenland ein Sonderfall der Eurokrise ist. Ein Land, in dem weder das Steuersystem funktioniert, noch das Katasterwesen und das zudem so hoch verschuldet ist, dass kein vernünftiger Ökonom noch an eine Tilgung der Kredite glaubt. Zudem wurde es jahrelang von Parteien regiert, die den Staat als Selbstbedienungsladen begriffen. Dann kam Syriza, eine Bewegung, die, zumindest in ihren radikalen Teilen, vom Systemsturz träumte. Merkel wusste das alles, dennoch hat sie es mit Rezepten versucht, die sie in der deutschen Innenpolitik angewandt hat. Zögern, verstecken, die Dinge im Ungefähren lassen. Es hat nicht an warnenden Stimmen gefehlt. Finanzminister Wolfgang Schäuble plädierte schon lange dafür, Griechenland in einem geordneten Verfahren den Weg aus dem Euro zu ebnen. Was auch sehr fatal war, die Griechenland-Krise hätte Führung verlangt, einen Plan, aber den wollte Merkel nicht vorgeben. Merkel mag zwar die Macht, aber im entscheidenden Moment weiß sie nicht, was sie damit machen soll. Sie steht nun vor den Trümmern ihrer Europapolitik. Wie konnte es so weit kommen? Ja, das ist wie bei dem Thema Klimawandel. Ne? Man weiß es perfekt, aber man macht nichts. Warum? Weil es nicht interessiert, weil es ökonomisch nicht interessiert, weil es diese Leute selber und ihre Klasse ärmer machen würde. Ja, also wie mit Griechenland. Die wissen, dass Griechenland seine Schulden nie bezahlen werden kann. Ne? Trotzdem tut man so, wie wenn es möglich wäre und immer geht so weiter. Man will auch den Würgegriff nicht lockern. Man will dieses Land einfach im Würgegriff behalten, weil sie wissen, sobald sie den Würgegriff lockern, springt es raus, tritt zur Seite, schüttelt sich und versucht selber etwas Neues auf die Beine zu stellen. Und solange man die so im Würgegriff hat, dass sie nicht atmen und sich nicht bewegen können, solange funktioniert ihr Machtsystem. Und was auch dazu kommt, ja, also von deren Seite aus gesehen, muss natürlich unter allen Umständen eine Lösung und eine Einigung verhindert werden, die man später als einen Sieg von Syriza oder von den Linken interpretieren könnte, ja. Weil die wissen natürlich auch, wenn Tsipras dann mit einem Erfolg nach Griechenland zurückkommt, wird er nicht nur und seine politische Partei und seine diese Position gestärkt, sondern nicht nur in Griechenland, sondern auch in Resteuropa. Ja, und das wäre eine ganz klare Unterstützung für Podemos hier in Spanien. Und einfach deshalb müssen die auch so hart bleiben, nicht nur aus ökonomischen Gründen, das ist vielleicht sogar der weniger wichtige Teil. Und wenn die jetzt doch ein bisschen einlenken, kommt natürlich auch dazu, die können sich einfach nicht leisten, jetzt eine Euro-Krise, was ganz klar eine Europakrise dann werden würde, also schon wegen der Position vom Euro in der Weltwirtschaft und besonders jetzt da, wo die letzten Nachrichten aus China sagen, dass innerhalb von einem Monat die Börse um 30% abgestürzt ist, also um wie 30% und in absoluten Beträgen 3 Billionen Euro. Also hat die Börse an Wert verloren, Wert in Anführungszeichen natürlich. Ne? Und wenn das jetzt noch dazu käme, also zu diesen Sachen und dann noch Europa-Krise dazu, ja, dann könnten sie sowieso einpacken. Ja. Wall Street hatte ja auch ein paar schwarze Tage diese Woche. Da musste sogar der Börsenbetrieb für, glaube ich, viele Stunden eingestellt werden, weil angeblich ein technischer Fehler im System war. Das klang auch sehr verdächtig. Das System zittert also ganz langsam. Es beginnt wirklich zu wanken. Die merken, so kann es gar nicht mehr weitergehen. Ja, also wenn die Chinesen da innerhalb von einem Monat 30% die Börse runtergegangen ist, ja, dann auch nur 30% und nicht noch weiter, weil, wie du gerade gesagt hast, da ist einmal diese automatische Sperre eingebaut, wenn die an einem Tag, an einem Börsentag 10% verlieren, dann gibt es keine Geschäfte mehr, dann wird der Laden geschlossen, damit es nicht weiter runtergeht. Also das ist in China auch passiert und auch, dass viele Unternehmen von diesen großen Konzernen, von diesen Aktiengesellschaften selber die Kotisation, die Börsengeschäfte eingestellt haben, weil sie wussten, sonst gehen die Aktien noch weiter runter. Ne? Und also China ist ein ganz interessantes Thema, ne? Und die haben ja Wachstumsraten, wahnsinnige Wachstumsraten gehabt. Seit den letzten Jahren war es schon ein bisschen weniger. Aber jetzt seit Mitte Juni ist es vorbei. Ne? Die Wirtschaft wächst zwar immer noch, aber ganz minimal. Und natürlich eine riesen Blase, Spekulationsblase ist da jetzt am Platzen. Contrabanda es la mejor radio del mundo. Thank you. Mans Land. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Also Samstag, der 11. Juli 2015. Ich begrüße Sie zu den Katastrophen und kommentierten und vermischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Der Spiegel kommt mit einer gewaltigen Alarmmeldung an die Kioske. Nicht heute, sondern letzte Woche hier in Spanien erscheint der Spiegel ja erst montags, während in Deutschland der Spiegel schon samstags an die Kioske kommt. Wir müssen also immer eine Woche warten. Wir haben uns nicht vorstellen können, nicht vorstellen wollen, dass es gefährlich ist, am Telefon ganz offen über die Angelegenheiten zu sprechen, die in einer Redaktion zum Alltag gehören. Wer welches Thema angeht, welchen Informanten man zu treffen beabsichtigt, welche Dokumente einer aufgestöbert hat. Oder dass es heikel ist, gewöhnliche Mails auszutauschen, mit Daten, Fakten, Anhängen. Es gab immer Leute in der Redaktion, die übervorsichtig waren. Man konnte sie leicht für paranoid halten. Bis Edward Snowden kam und dann das von den USA überwachte Mobiltelefon der Bundeskanzlerin. Seitdem, so schreibt der Spiegel in seiner Hausmitteilung in eigener Sache, seitdem denkt die Redaktion des Spiegel anders über die Sicherheit in der Kommunikation. Seitdem wird über Krypto-Handys telefoniert, es wird verschlüsselt gemailt und bei Videokonferenzen in vorher vereinbarten Codes geredet. Die Sorge war, dass fremde Mächte, ausländische Geheimdienste oder andere hochgerüstete Spione vor allem unsere Quellen enttarnen wollten. Denn Quellenschutz ist eines der höchsten Güter des aufklärerischen, des unbequemen Journalismus. Und die Freiheit der Presse ist im Grundgesetz verankert. Deshalb sollte man in einem Rechtsstaat wie der Bundesrepublik die eigenen Sicherheitsbehörden nicht fürchten müssen. Seit kurzem weiß es der Spiegel besser. Er ist selbst zum Zielobjekt eines amerikanischen Geheimdienstes geworden. Und als die CIA ihre Informationen über die Quelle eines Redakteurs an das Bundeskanzleramt weitergab, hat die Regierung nicht die Mittel der Justiz in Anspruch genommen, sondern die Mittel der Vertuschung. Dass die Presse nicht mehr unter einem besonderen Schutz steht, dass sie in gleichem Maße ausgespäht wird wie Wirtschaftsunternehmen, Verbände und Ministerien, ist eine neue Qualität. Dass sie von der eigenen Regierung augenscheinlich verraten wird, ist eine Ungeheuerlichkeit. Der Spiegel, so heißt es weiter in der Hausmitteilung, hat sich deshalb entschlossen, und das ist wirklich eine schwerwiegende Angelegenheit, beim Generalbundesanwalt Anzeige zu erstatten, wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit. Themenwechsel. Barcelona. Barcelona bremst das Kapital. Die linke Stadtverwaltung will den Zustrom von Touristen in die katalanische Metropole regulieren. Die neue Bürgermeisterin Ada Colau löst damit Wahlversprechen ein. Barcelona ist seit jeher als kulinarische Hochburg auf der europäischen Landkarte ausgewiesen. Bei einer Speise allerdings verschlucken sich auch die Barceloneses gewaltig und die schmeckt ihnen zudem überhaupt nicht. Der Tourismus XXL. Über das ganze Jahr hinweg strömen Massen an Besuchern durch die Stadt. Sie flanieren durch die altehrwürdige Altstadt, belagern die Promenaden und lassen laut und bierselig die Nacht zum Tage werden. Die Lage der katalanischen Metropole und das Überangebot sind idealer Nährboden für einen ausufernden Billigtourismus. Die Anwohner haben aber schon lange die Nasen gestrichen voll von dieser Situation. Ihren Zorn und die Wut projizieren die damit nicht einverstandenen Bewohner auf unzähligen Plakaten, die in der ganzen Stadt an Hausfassaden und Plätzen hängen. Touristen nein, wir brauchen Schlaf, ist dann zu lesen. Oder Tourist go home, keine Hotels mehr, no más hoteles. Mit dem Versprechen, diesen Zustand, der Barcelona so ärgert, zu ändern, war die Bürgerplattform und soziale Bewegung Barcelona en Comú, Barcelona gemeinsam, in den Wahlkampf gezogen. Und sie errang die meisten Mandate bei den Kommunalwahlen im vergangenen Mai. Die neue Bürgermeisterin Ada Colau hat am vergangenen Donnerstag den ersten Schritt zur Entwicklung eines neuen Tourismusmodells für die Stadt getan. Sie erließ ein einjähriges Moratorium für jegliche Neuzulassungen von Hotels, Hostels und Ferienwohnungen. Gleichzeitig wurden auch alle Lizenzen für geplante Neubauten auf Eis gelegt. Damit hat die neue ein bestehendes Moratorium, das bereits unter dem konservativen früheren Bürgermeister Xavier Trias erstellt wurde und nur für Ferienwohnungen galt, extrem ausgeweitet. Es umfasst nun alle Arten touristischer Unterkünfte, vom Hotel über die Pension bis hin zu den Jugendherbergen. Ehemalige Nachbarn von uns in einer Straße, wo ich früher wohnte, haben nun unten eine Jugendherberge ins Haus gesetzt bekommen. Und ich kann nur sagen, möge Gott alle Menschen vor so etwas bewahren. Was da die ganze Nacht zu hören und zu riechen ist, das ist so eine Art fröhliche Vorhölle für die Fun City. Das Moratorium wird mit sofortiger Wirkung auch 30 aktuelle Hotelprojekte erfassen. Der Umbau des alten Fabrikgeländes der Firma Henkel zu einer Luxusherberge ist gestoppt. Das betrifft auch, und hier wird es besonders spannend, den millionenschweren Hotelneubau des reichsten Europäers, Amancio Ortega, Besitzer der Unternehmensgruppe Inditex, unter anderem mit dem Discounterlabel Zara. Ortega plante die Herberge in der ehemaligen Zentrale der Banesto Bank, einem Kreditinstitut, das in den 1990er Jahren traurige Berühmtheit als Keimzelle des größten spanischen Wirtschaftsskandals erlangt hatte. Mehrere andere prestige- und profitträchtige Projekte werden nun schon bei der Antragstellung für eine Lizenz scheitern. Davon betroffen ist auch das Prachtvorhaben eines neuen Hotels im Hochhaus der Deutschen Bank mitten in Barcelona, also oben am Paseo de Gracia. Auch die Luxushotelkette Hyatt muss ihre Pläne im Torre Agbar, eines Wahrzeichens der Stadt, wieder in die Schublade stecken. Der Torre Agbar, der Wasserturm genannt, ist ein an ein Zäpfchen gemahnendes, gigantisches Bauwerk, das aus dem Häusermeer herausragt und wie eine Rakete in den Himmel ragt, nachts auch sich in prächtigen Farben spiegelt und gilt als ein emblematisches Bauwerk der Stadt, obwohl danach das Wasser unglaublich teuer geworden ist. Die Generalitat de Catalunya hat die strategisch wichtige Wasserversorgung der Stadt an einen ausländischen Konzern verhökert, erst privatisiert, dann verhökert. Und nun zahlen wir unglaublich hohe Wasserpreise in Barcelona, haben aber dafür dieses Zäpfchen, diesen riesigen Zäpfchenbau, der nun auch in ein Hotel umgewandelt werden sollte. Das ist erstmal gestoppt. Bürgermeisterin Colau erklärte dazu: Die Aussetzung ist in erster Linie präventiv und provisorisch zu sehen. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt, der natürlich zu pflegen ist. Er hat aber auch zu riesigen Spannungen in der Bevölkerung unserer Stadt geführt. Und fügte hinzu: Wir wollen nicht, dass sich einige Stadtbezirke zu Freizeitparks wandeln. Wir fördern ein funktionierendes Zusammenspiel zwischen Nachbarschaft und Tourismus. Im letzten Jahr war es im Stadtbezirk Barceloneta zu öffentlichen Tumulten gekommen. Die Bürger dort hatten zum offenen Kampf gegen die Billigtouristen aufgerufen und über Wochen die Schlagzeilen in Spanien bestimmt. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll dieses Moratorium der Stadt nun den notwendigen Zeitraum geben, um einen neuen Plan für nachhaltigen Tourismus in Barcelona auszuarbeiten. Die Tourismusbranche steht für 14% der Wirtschaftsleistung Barcelonas und beschäftigt mehr als 120.000 Personen. Diese neue Initiative werde diese Arbeitsplätze auch nicht gefährden, da ist sich die Bürgermeisterin sicher. Vielmehr wird das Moratorium ein wichtiger Ansatz im neuen Tourismusmodell sein und klären, wie die kleinen und mittleren Unternehmen und Geschäfte in der Stadt besser vom sanften Tourismus profitieren können. Wir werden eine genaue Prüfung der aktuellen Situation durchführen und evaluieren das momentane Übernachtungsangebot in Barcelona. Die direkten ökonomischen und sozialen Auswirkungen auf das Wohnungsangebot für die Bürger, auf den öffentlichen Raum, die Mobilität in der Stadt müssen geklärt werden. Die Lebensqualität für die betroffenen Bürger muss wiederhergestellt werden, erklärte Ada Colau jüngst vor der heimischen Presse. Dann können wir uns vorstellen, dass da ordentlich Kritik kommt. Kritik natürlich von der konservativen Opposition und der Regionalregierung unter Artur Mas, die ließ nicht lange auf sich warten. So attestierte der Geschäftsführer des Unternehmerverbandes der Bürgermeisterin erste Anzeichen von autoritären Ticks, so nennen die das. Eine Frau, die etwas tut für die Bürger, für die Menschen der Stadt, die bezichtigt man der autoritären Ticks. Toll. Die neue Stadtverwaltung sieht sich trotz aller Widrigkeiten auf dem richtigen Weg. Damit alle 73 Bezirke der Kommune und nicht nur einige wenige von einem geregelten Tourismus profitieren können. Ja, ja, also ein weiterer Punkt, der nur bestätigt, dass die Frau bis jetzt völlig auf Kurs ist, auf dem richtigen Dampfer sowieso. Und bis jetzt nicht schwächelt. Ja, wir haben ja schon öfter Beispiele dafür genannt, seit sie Bürgermeisterin ist. Und also die Geschichte, dass sie da die Privatklage, die das frühere Rathaus noch angestrengt hat gegen zwei Demonstranten beim Generalstreik, hat das Rathaus dann die Privatklage zurückgezogen. Die wurden inzwischen übrigens freigesprochen. Und oder das Letzte jetzt, dass sie jetzt also ernsthaft fördern will, zum ersten Mal diese Geschichte da mit den Solarzellen, ne? Dass die Leute also ihren eigenen Strom produzieren. Ich meine, diese Sache, da müssen wir uns insofern korrigieren. Also es gibt doch Leute, die von sich aus was tun, aus eigener Verantwortung gegen den Klimawandel. Ne? Und also das ist ein wichtiger Punkt, weil die offizielle Politik der PP-Regierung in Madrid, die ist ja dermaßen hirnrissig, dass die jetzt die Leute, die Solarstrom produzieren, zweimal bezahlen müssen. Ja. Da wird alles getan, damit eben die großen Energiekonzerne weiterhin ihre Profite machen können. Ja. Und da sagt jetzt diese neue Bürgermeisterin, damit ist jetzt Schluss, wir fördern diese Sache. Impuestos al Sol nennt man das spöttisch im Volksmund. Die Sonne, das Sonnenlicht, die Sonnenenergie wird noch extra besteuert von diesen Haien. Noch eine tolle Nachricht, ich weiß nicht, ob du die heute Morgen schon gehört hast, Werner. Der Polizist, der geschossen hat, die Gummigeschosse gegen Esther Quintana, hat zum ersten Mal zugegeben, dass er auf Menschen mit diesen Gummigeschossen geschossen hat. Das war heute die Top-Meldung heute Morgen. Ich habe sie gehört, ehe ich aus dem Haus ging. Erstaunlich, erstaunlich, ja, dass die das zugeben. Ja. Was ist da wohl passiert? Freiwillig geben die das nicht zu. Ich tippe mal, die haben im Rathaus beim Nachkramen und Durchsuchen, sie haben ja jetzt Zugang zu den ganzen Protokollen und Akten, dermaßen drückende Beweise gefunden, dass ein Befehl kam, um in die friedliche Menschenmenge mit Gummigeschossen reinzuschießen, dass nun mit diesen Beweisen in der Hand können sie gar nicht mehr leugnen und haben das nun wohl schnell zugegeben. Also das wäre eine mögliche Erklärung dafür. Eine andere wäre, dass er Probleme mit seiner Frau hat oder dass die der Bulle. Dass die ihm weggelaufen ist und dann jetzt ist er zum Schluss gekommen. Ich gehe lieber in den Knast. Ich will jetzt doch lieber ein guter Mensch sein oder so, ja. Also aber vielleicht können wir da noch mehr rausfinden. Vielleicht hat die Frau auch zur Bedingung gemacht, wenn du das nicht endlich sagst, dass du dieses Mädchen halb umgebracht hast, dann verlasse ich dich. Und er hat es doch noch aus Liebe getan. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Hören wir mal in die Nachrichten 100 Sekunden von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Griechisches Parlament billigt Reformvorschläge. Die Abgeordneten stimmten in der Nacht mit einer großen Mehrheit für die Pläne von Ministerpräsident Tsipras. Damit hat die Regierung die Vollmacht, mit den internationalen Geldgebern über weitere Spar- und Reformmaßnahmen zu verhandeln. Treffen der Euro-Finanzminister. In Brüssel wollen sie über die neue Athener Reformliste diskutieren und anschließend den Staats- und Regierungschefs eine Empfehlung geben. Nach ersten Informationen aus Diplomatenkreisen stoßen die griechischen Pläne bei den anderen Euro-Staaten überwiegend auf ein positives Echo. 20. Jahrestag des Massakers von Srebrenica. In der bosnischen Stadt wird heute an die Opfer erinnert. Erwartet werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs, unter ihnen auch erstmals der serbische Ministerpräsident Vucic. In Srebrenica hatten 1995 bosnische Serben mehr als 8000 Muslime getötet. Papst Franziskus in Paraguay eingetroffen. Es ist die letzte Station seiner Lateinamerika-Reise. Franziskus lobte den Stand der Demokratisierung im Land und die Entwicklung in den Bereichen Gesundheit und Bildung. Er mahnte aber, dass bei der wirtschaftlichen Entwicklung auch die Schwächsten und Unglücklichsten beachtet werden müssen. Großer Empfang für Fußball-Weltmeisterinnen. Das Frauenteam der USA ist bei einer Parade in New York frenetisch gefeiert worden. Die Spielerinnen hatten das WM-Finale in Kanada am vergangenen Sonntag mit 5:2 gegen Japan gewonnen. Das Wetter im Norden und Osten zeitweise dichte Wolken, in Küstennähe etwas Regen, sonst viel Sonnenschein. Am Nachmittag im Süden einzelne Wärmegewitter, 18 bis 33 Grad. Ja, das waren tolle Bilder von der Konfetti-Parade in New York. Das war wie damals der Lindbergh-Empfang nach der Atlantiküberquerung. Nun gut, die Amis wissen den Fußball auf ihre Art zu schätzen. Berlin. Eine Meldung zu einem Massaker, das vor 100 Jahren begangen wurde und über das wir im Niemandsland vor 3 Wochen berichtet haben. Die Bundesregierung will die Massaker deutscher Truppen vor mehr als 100 Jahren im heutigen Namibia künftig, Achtung, als Völkermord bezeichnen. Dazu soll es nach Angaben des Auswärtigen Amts vom Freitag auch eine gemeinsame Erklärung mit Namibia geben, dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika. Dort wurden zwischen 1904 und 1908, als Deutschland noch Kolonialmacht war, mehr als 85.000 Herero und Nama von kaiserlichen Truppen ermordet. Die Kolonialherrschaft ging am 9. Juli 1915 zu Ende. Nach Angaben des Auswärtigen Amts gilt für die Bundesregierung nun als politische Leitlinie der Satz: Der Vernichtungskrieg in Namibia von 1904 bis 1908 war ein Kriegsverbrechen und Völkermord. Diese Formulierung stammt aus einem Antrag, den Außenminister Frank-Walter Steinmeier schon 2012 als SPD-Fraktionschef mit in den Bundestag eingebracht hatte. Der Sprecher des Auswärtigen Amts Martin Schäfer sagte, dies sei auch Grundlage für die laufenden Gespräche mit Namibia. Der Ministeriumssprecher ließ offen, ob es auch eine förmliche deutsche Entschuldigung geben wird. Die Bundesregierung bekenne sich aber ausdrücklich zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands gegenüber Namibia und seinen Bürgern. Zum Stand der Verhandlungen sagte er, die Gespräche laufen sehr konstruktiv und sind gut vorangekommen, aber noch nicht abgeschlossen. Darin geht es natürlich neben der Frage der Anerkennung auch um finanzielle Entschädigung. Der Journalist Markus Feldenkirchen schreibt im Spiegel in dieser Woche einen wirklich sehr scharfen, schneidenden, ätzenden, bösen, superguten Artikel gegen die Totalspionage, gegen die NSA-Spionage weltweit und besonders natürlich deutsche Presse und deutsche Medien und die deutschen Institutionen und die Bürger betreffen. Da sagte er, ich zitiere mal, die deutsche Regierung ist einen teuflischen Pakt mit den USA und ihrem Orwellschen Spionageapparat eingegangen. Man kann den Verantwortlichen zugutehalten, dass dies aus Angst geschah. Aus Angst, den möglicherweise entscheidenden Hinweis auf ein geplantes Attentat nicht zu bekommen. Durch ihr Schweigen aber hat sich die Regierung Merkel mitschuldig gemacht. Sie hat zugelassen, dass der Rechtsstaat lädiert wurde. Sie hat auch zugelassen, dass die Grundsätze aufgeweicht wurden, die offene demokratische Gesellschaften auszeichnen. Die deutsche Regierung hat die Prioritäten falsch gesetzt. Es gibt keine Garantie für Sicherheit. Die Angst vor Anschlägen ist kein Grund, rechtsstaatliche Prinzipien zu opfern. Nun weiß man also, das Lächeln der Freundschaft, mit dem Angela Merkel in Washington über all die Jahre empfangen wurde, war so falsch wie das der Verkäuferinnen in amerikanischen Luxusboutiquen. Have a nice day! Es ist Sommer im Niemandsland. Zum Thema Syriza hatten wir ja nun einiges gesagt. Eingangs, der Spiegel bringt ebenfalls in seiner Ausgabe von dieser Woche ein irres Titelbild. Da sieht man Frau Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, auf einer ionischen Säule, oder ist es eine dorische Säule, auf einer Säule sitzen, die Trümmerfrau in einem gelben Clubjäckchen, wie die Kanzlerin sie so gerne trägt, mit dunkler Hose, lächelt sie ein bisschen schief und sitzt auf den europäischen Trümmern. Die Europafahne, da heißt es, die Trümmerfrau, scheitert der Euro, scheitert Merkels Kanzlerschaft. Dann gibt es einen höhnischen Artikel zum Thema Varoufakis geht. Die Märkte bzw. die Finanzhaie haben natürlich zur Auflage gemacht, wir verhandeln nur mit euch weiter, wenn ihr diesen Varoufakis zur Hölle schickt. Wir wollen einen neuen, mit dem reden wir nicht mehr. Die Presse hetzt ja seit Monaten gegen ihn. Man nennt ihn ja den Rockstar der europäischen Finanzpolitik. Dann andere nennen ihn das Sexsymbol. Der Provokateur. Ob Yanis Varoufakis einmal als derjenige Politiker in die Geschichte eingehen wird, der Griechenland aus dem Euro geführt hat, ist noch nicht ganz klar. Sein Ruhm als Rockstar der europäischen Finanzpolitik darf dagegen als gesichert gelten. Der Easy Rider Minister, der vor seinen Pressestatements lässig den Motorradhelm abschnallt, Wahnsinn! Der Mann, der mit seinem Laserblick die Frauen verrückt macht. Ich frage mich immer, woher wissen die das? Hat der wirklich einen Laserblick? Die dichten dem da so viel Blödsinn an, dass man wirklich denkt, die sind doch bescheuert. Was ist das für ein Journalismus? Es ist ja das Gerücht rumgelaufen, dass wenn die Finanzminister aus den jeweiligen Ländern, wenn die abends spät in der Nacht nach der Arbeit nach Hause kommen, dass dann deren Ehefrauen sie alle bitten um die Telefonnummer von Varoufakis. Nee, aber mir ist es egal, ob der gut oder nicht gut aussieht, aber jedenfalls eine hochintelligente Person, die durchblickt, ja. Und man kann nur hoffen, dass wir den bald irgendwo in einer neuen Funktion wiedersehen. Was Varoufakis wohl gemacht hat, das ist bekannt und die Journalisten sind ja mit dabei. Der hat ihn mit der gleichen Arroganz behandelt, wie sie ihn. Und das verzeihen sie ihm nicht, die hohen Herrschaften. Sie verzeihen keinem Niederen, dass er sie herausfordert. Wie gesagt, also der Mann mit dem Laserblick, der die Frauen verrückt macht, ein Sexsymbol, wie die New York Times schwärmte. Und dann die Art, wie er seine biederen Kollegen aus der Riege der europäischen Finanzminister mit unerwarteten Wendungen zur Weißglut trieb. Ich sehe den Schäuble im Rollstuhl, wie er anfängt zu brummen, der ganze Rollstuhl vibriert, sein Kopf läuft rot an, dann kriegt er so eine Art Beißholz in den Mund geschoben und so ein Jäckchen angeschnallt, weil er dann tobt. Und schnell eine Injektion, damit er sich wieder beruhigt. Und dann wird Varoufakis aus dem Saal geführt, damit Schäuble nicht platzt. Vor Wut, vor Weißglut. Eine lebende Provokation finden Bewunderer wie Kritiker. Am vergangenen Dienstag hatte Varoufakis einen neuen starken Auftritt. Zum wiederholten Mal hatten sich die 19 Finanzminister zu einer Telefonkonferenz zusammengeschaltet. Es ging, wie so oft, um Griechenland, wenige Stunden vor Auslaufen des aktuellen Hilfsprogramms und wenige Tage, nachdem die Athener Regierung die Verhandlungen mit ihren Gläubigern abgebrochen hatte. Die Politiker hatten ihre Schaltkonferenz gerade begonnen, als sich erneut Varoufakis zu Wort meldete. Seine Regierung habe gerade einen neuen Brief an die Gläubiger geschickt, berichtete er, mit einer wichtigen Botschaft. Anders als bisher angekündigt, wolle seine Regierung nun doch neue Hilfen seiner Geldgeber beantragen. Athen bitte um einen Kredit mit zweijähriger Laufzeit. Das brachte diese Herrschaften natürlich aus der Fassung. Das konnten sie gar nicht mehr fassen. Zuerst wollte er nichts und jetzt hat er ein neues Hilfspaket beantragt und so weiter und so weiter. Gut, sie haben ihn weggeekelt, das war die Bedingung, um überhaupt weiter zu verhandeln. Dieser Mann muss gehen, dieser Laserblick, diesen Laserblick konnten sie gar nicht mehr aushalten. Und sie hatten natürlich auch Angst wahrscheinlich um ihre Ehefrauen. Ja, sehr süß fand ich auch, wie er sich dann verabschiedet hat, seine letzten Worte, glaube ich, bei einer Pressekonferenz war dann, also gerade darauf, dass er der bestgehasste Finanzminister war innerhalb dieser Finanzministerrunde oder Wirtschaftsminister, da hat er dann gesagt, ich trage ihren Hass mit Stolz. Thema Spionage und Anschlag auf die Pressefreiheit. Die Nachwirkungen dieses Bebens, dieses Schlags gegen die deutsche Presse, kann man noch gar nicht so richtig verdauen. Man weiß noch gar nicht, wo das alles hinführt. Es ist wirklich ein Weg in die absolute Spionagediktatur. Das ist klar. Nach Recherchen des Spiegel finden sich in Akten von CIA und NSA in großer Zahl Vermerke über die Arbeit des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Je mehr Details in diesen Tagen bekannt werden, umso deutlicher wird, wie deutsche Regierungsvertreter den Amerikanern, bei deren Rechtsbrüchen zusahen, sie gar unterstützten, als gäbe es eine internationale der Nachrichtendienste, die keine gesetzlichen Grenzen kennt, sondern nur Kumpanei und Konspiration. Das sind harte Worte. Das heißt, ein deutsches Presseorgan wie der Spiegel, Renommee, ein Organ, das sich wirklich über die Jahrzehnte einen Ruf erworben hat, als kritisches Nachrichtenmagazin, wird von einem ausländischen Geheimdienst bespitzelt, belauscht. Der eigene Geheimdienst, die eigene Regierung weiß das, sieht zu und tut nichts. Das ist so ungeheuerlich, dass man sich nur fragen kann, wo soll das hinführen? Die Diktatur ist eigentlich perfekt. Das Gute ist, dass es rausgekommen ist und wir können immer wieder nur sagen, danke Edward Snowden. Ja, also das zu diesem Thema da, Spionage, Bespitzelung, Pressefreiheit bedroht, aber es ist ja nur ein Ausdruck dessen, was überall stattfindet. In, leider muss man sagen, nicht nur in Spanien oder in Deutschland, sondern praktisch in jedem Land. Ne? Also Meinungsfreiheit überhaupt, ne? Nicht nur Pressefreiheit. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht, aber es ist über Facebook rumgelaufen, dass zum Beispiel vor ein paar Tagen, 4, 5 Tagen oder so, ich weiß jetzt auch nicht mehr wo, ein junges Mädchen verhaftet wurde, nicht verhaftet wurde, sondern angehalten wurde von der Polizei. Und die hat eine Multa, ein Bußgeld bekommen von 600 Euro. Also die ging zu Fuß die Straße entlang. Gut, warum wurde sie angehalten? Weil sie ein T-Shirt anhatte und auf diesem T-Shirt standen 4 Buchstaben drauf. A, C, A, B. Wird von der Polizei angehalten, 600 Euro Bußgeld. Ist das hier passiert, in Spanien? Oder? Ja, ja, ich weiß jetzt nicht mehr wo. Also mehrere Leute wussten das auch. Ich habe es selber nicht gesehen in Facebook, aber das scheint zu stimmen, sagen wir mal so. Gut, warum hält die Polizei jemand an, der 4 Buchstaben auf der Brust rumträgt? Weil die verstehen unter A, C, A, B, all cops are bastards. Also da müssen wir dranbleiben, würde mich interessieren, ob sich die Sache bestätigt oder in Deutschland, ja. In Deutschland ein beliebter Spruch auf Demonstrationen zum Beispiel schon seit vielen Jahren ist BRD, Bullenstaat, wir haben dich zum Kotzen satt. Wurde eine Frau in Partenkirchen verurteilt zu 800 Euro, weil sie das gerufen hat bei einer Demonstration. Ja. Also in Bayern muss man sagen, vielleicht in anderen Bundesländern, da würde die Polizei das überhören, sowas. Ja. Gut, und jetzt der letzte Fall. Und da auch eine Demonstration, wird ein Transparent gezeigt, wo drauf steht, Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Ja. Nicht nur das, sondern 21 Leute wurden festgenommen in dem Zusammenhang, ja. Und es gab also keinerlei Ausschreitungen bei dieser Demonstration. Nur ein Transparent mit diesem Spruch, Deutschland, du mieses Stück Scheiße, reicht schon. Die Demonstration hatte noch nicht mal begonnen. Ja, die waren noch nicht mal losgelaufen und schon schreitet die Polizei ein. Ja, so sieht's aus in unserem demokratischen Ländchen. Wir hatten ja gesehen, Schäuble in seinem Rollstuhl kocht vor Wut. Der hat das Beißholz im Mund, aber nachher hat er sich wieder beruhigt und hat einen Witz über Griechenland gemacht. Den bringt der Spiegel auf seiner Homepage. Hören wir uns den mal an. Ich habe Tage meinem Freund Jack Lew angeboten, dass wir Puerto Rico in die Eurozone übernehmen könnten, wenn die USA Griechenland in die Dollarunion übernehmen würden. Er fand es einen Scherz. So, das ist der Humor des Ministers Schäuble, nachdem er sich wieder beruhigt hat, als Varoufakis ihn zur Weißglut gebracht hat. Die wollen also Puerto Rico haben. Der Schäuble, das ist halt so ein richtiger Sauschwab, gell? Würde ich aber auch sagen. Gut, meine Damen und Herren, beenden wir hiermit den Katastrophenblock. Wir haben noch viel, viel mehr im Petto, aber die Zeit ist uns weggelaufen. Zur Beruhigung der Nerven schlage ich vor, Wolf Mahn, das bringt's immer, noch ein Lied des großen Rockers von dem Album Vereinigte Staaten von 2010. Das Lied 210. Mal gucken. Wolfmann. Yeah. Ja, der Tag war zäh. Du hast nichts geschafft von dem, was wichtig wäre. Jetzt musst du weg und hast einen gelben Fleck auf deinem weißen Shirt. Eine Armee von Omas hindert dich, die Lobby zu durchqueren. In geheimen Lagern abgerichtet, um dich zu stören. Warum gleich so sinnlos genervt? Warum gleich auf 210, auf 210 bei jedem Scheiß? Ja, es ist schon spät, der USB-Stick weg und die Ampel rot. So beschleunigst du dein Fluchtfahrzeug in Richtung Fahrverbot. Nur um 2 Minuten früher dann irgendwo zu sein, wo du nicht weißt, ob irgendjemand da ist, auch zu schätzen kann. Warum gleich so sinnlos genervt und gereizt? Warum gleich auf 210, auf 210 bei jedem Scheiß. Sei nicht gleich so sinnlos ein heißer Mittag hier im Zentrum von Barcelona. Meine Damen und Herren, Sie hören die letzte Viertelstunde von Niemandsland. Eine Sendung nicht nur in deutscher Sprache, aber fast immer. Zum Schluss noch etwas Kultur. Es gibt ein neues Album von Mr. Neil Young, The Monsanto Years. Mit der guten alten Gibson gegen Chemie und genetisch verändertes Saatgut. The Monsanto Years, Neil Young und ein wütendes neues Album. Es geht um den Chemie-Multi, der die Welternährung mittlerweile fest im Griff hat. Hören wir einmal rein. Neil Young ist ja sehr engagiert. Neil Young hat ja unter anderem sich gegen den Irakkrieg stark gemacht. Neil Young ist mit Vietnam-Veteranen durch die USA getourt und hat gegen Bushs Politik protestiert. A Rockstar bugs a coffee shop. Rock Starbucks? Yeah. Crank it up. Monsanto, let our farmers grow what they want to grow. Monsanto. Lass unsere Bauern, unsere Farmer säen, was wachsen soll. Neil Young zieht mit seiner alten Gibson Les Paul gegen Monsanto zu Feld. Gegen jenen Chemie- und Biotechnologiekonzern also, der schon im Vietnamkrieg das Entlaubungsmittel Agent Orange geliefert hat, das in den kontaminierten Gebieten bis heute für erhöhte Krebsraten und Fehlbildungen bei Neugeborenen verantwortlich gemacht wird. Neil Young meint jedoch, die aktuellen Milliardengeschäfte mit genmodifizierten Pflanzen, die schon seit geraumer Zeit in der Kritik stehen. Der Konzern Monsanto hält das Patent für Glyphosat, das zurzeit wohl effektivste Herbizid und praktischerweise auch diverse Patente auf gentechnisch manipulierte Pflanzen wie Mais, Soja, Raps und Baumwolle, die gegen die Wirkung von Glyphosat resistent sind. Ein Farmer, der A sagt, muss also auch B sagen. Und offenbar haben sich nicht nur in den USA viele Bauern für diese teuflisch geniale Kombipackung und die dazugehörigen Knebelverträge entschieden. Monsanto ist der absolute Weltmarktführer. Das Problem ist, und dagegen stänkert Neil Young auf Albumlänge an, The Monsanto Years, sein neues Album, dass die Patentgesetze in einigen Ländern den Farmern verbieten, Ernteüberschüsse wieder auszusehen. Das Saatgut gehört Monsanto und muss also jedes Jahr erneut beim Konzern gekauft werden. Bei Zuwiderhandlungen hagelt es Patentrechtsklagen, die schnell mal Haus und Hof kosten, das heißt die Existenz. Zu allem Überfluss gehen Experten, etwa die Internationale Agentur für Krebsforschung, mittlerweile ganz klar davon aus, dass der Giftstoff eben doch nicht so unbedenklich für den Menschen ist, wie jahrelang auch dank üppig fließender Schmiergelder von gekauften Wissenschaftlern behauptet werden konnte, sondern wahrscheinlich krebserregend. Das sind also die Rahmenbedingungen für diese flammante Anklage von Mr. Neil Young. Und flammend ist sie wirklich. From the fields of Nebraska to the banks of the Ohio, the farmers won't be free to grow what they want to grow. When corporate control takes over the American farm with fascist politicians and chemical giants walking arm in arm, schnaubt er bereits auf der Vorabsingle A Rock Starbucks A Coffee Shop. Das Lied hören wir gerade, im Hintergrund läuft es. Monsanto and Starbucks through the grocery manufacturers are mice. They sued the state of Vermont to overturn the people's will. Monsanto. Von den Feldern von Nebraska zu den Ufern des Ohio-Flusses. Die Bauern sind nicht frei, zu sehen, was sie sehen wollen. Große Konzerne übernehmen die Kontrolle über die amerikanischen Farmer. Mit faschistischen Politikern und Chemiegiganten gehen sie Arm in Arm durch die Felder. Mr. Neil Young. Ja, toll, der alte Bursche mit seinen 73, immer noch voll im Protestgeschäft mit dabei. Neil Young, The Monsanto Years. Ein Album, ein Protestalbum gegen die Allmacht des Chemiekonzerns Monsanto. Werner, Kino, was gibt's? Ja, das sehen wir ja an uns selber, ne? Einfach weiter zu protestieren, das hilft, jung und fit zu bleiben, ne? Und beruhigt die Nerven. Noch ein Hinweis wieder für morgen Abend, 21 Uhr, Film, gratis, umsonst, freier Eintritt, obwohl Eintritt kann man ja gar nicht sagen in dem Fall, weil es findet im Freien statt, Auftritt vielleicht auf dem Plaza de la Revolution in dieser Reihe von den Leuten von der besetzten Bank. Titel des Films, Concursante. Ja, Concursante sind die Leute, die teilnehmen bei diesen Fernsehwettbewerben, Quiz, also der Quiz-Teilnehmer oder so könnte man das vielleicht übersetzen. Und, Das muss ich rausschneiden nachher, den Hustanfall. Nee, lass ihn bitte drin, das habe ich absichtlich immer. Ja, gut, also ganz kurz, Martin, Circo Martin ist ein Professor für Wirtschaftsgeschichte und gewinnt also bei diesem Wettbewerb, bei diesem Quiz, da geht es um Fragen, Antworten, hauptsächlich wirtschaftliche Art, ne? Und 3 Millionen gewinnt er da und das Problem ist jetzt, also Luxusauto, Privatflugzeug, eine Villa und sowas. Und sein Problem beginnt jetzt da, wo er dann merkt, dass da so gewisse Nebenkosten entstehen. Ne? Einmal muss man die Autoversicherung bezahlen, dann Papiere und Genehmigung zu seinem Chalet, zu seiner Villa, die Unterhaltungskosten für alle diese Sachen. Und so sieht er sich jetzt gezwungen, bei der Bank einen Kredit aufzunehmen, um eben dieses ganze neue Vermögen jetzt überhaupt zu behalten zu können. Ne? Und dann kommt noch dazu, das Finanzamt will natürlich seinen Teil, insgesamt mehr Steuern, Einkommenssteuer wegen diesem brutalen Anstieg von seinem Vermögen. Also ist ein Lehrstück, wird aufgezählt an seinem Beispiel, in seinem konkreten Beispiel, aber es ist im Grunde ein Lehrstück oder sagen wir eine ätzende Satire zu unserem Banken- und Finanzsystem, wie unsere Gesellschaft eben funktioniert. Morgen Abend, 9 Uhr, auf der Plaza de la Revolution, bei schönem Wetter, nicht mehr so heiß, da sitzt man ganz gemütlich im Freien mit einer Dose Bier in der Hand und zieht sich diesen Film rein. Millones de pesetas en premios y arancos para la respiración. Ich habe hier den Trailer laufen. Ich habe den Film gesehen. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der ist schon ein paar Jahre alt. Der ist, glaube ich, von 2008 oder 2009, sowas. Und von Ana Pinos, Carlos Prats und Cristina Arroyo. Das sind gleich drei Regisseure. Millones de un golpe para gastar. ¿Qué para gastar? ¡Gastados! Gente nos felicita. No podemos ganar un premio como este que todo siga igual. Gut, der Film zeigt also den ganzen absurden Blödsinn, der da auf die Leute zukommt. Wenn sie reich sein wollen, dann müssen sie auch die unangenehmen Seiten des Reichseins akzeptieren. Nämlich Steuern zu zahlen. Gut, Werner, wir müssen raus. Wir müssen heute pünktlich Schluss machen. Wir haben einen neuen Computer, der drängt mich hier schon. Der drückt. Das ist Frankie, der Neue. Wir müssen Tschüss sagen. Gut. Dann mache ich die Verabschiedung ganz super kurz. Ciao. Tschüss Werner, alles Gute, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, uns heute 2 Stunden zu begleiten in unserem vielfältigen, bunten, ernsten und teilweise auch heiteren Programm. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, werden Sie glücklich. Hier sind es schon weit über 30 Grad wieder im Zentrum von Barcelona. Ab nächste Woche im Podcast Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda. Agur, yo. Und Schweiß durch mein Gesicht, ich denke, keiner schläft und keiner wacht. Und aufgemotzte Autos fahren kreischend durch die Nacht. Und dann spiegelt sich an der Häuserfront ein rosa Streifen am Horizont, der die Dunkelheit beendet hat. Und es ist Sommer in der Stadt. Nach Bier, ich kaufe uns 2 und er sagt zu mir, was man in der Jugend sündigt, zahlt das Alter einem heim. Und wenn er nachts wach liegt, hört er seine Sünden schreien. Er schleicht die Straße runter, spuckt Fragen in den Wind. Er sieht von hinten aus wie ein sehr altes Kind. Die Hoffnung ist am kleinsten, wenn die Angst am größten ist. Komme, was wolle, ich fürchte mich nicht. Und dann spiegelt sich an der Häuserfront ein rosa Streifen am Horizont, der die Dunkelheit beendet hat. Und es ist Sommer in der Stadt. Egal was war und bleibt und kommt, es bleibt ein Streifen am Horizont, der die Dunkelheit beendet hat. Und es ist Sommer in der Stadt. ist ja Sommer im Niemandsland. Es ist Sommer im Niemandsland.